das Land, umgeben vom nordischen Meer. Heil dir, holde Heimat, heil dir. Wir sterben im Kampf, 100-1 stehen sie gegen uns. Die Feiglinge strömen nach Norden, brachten Lüge, Verrat und Tod. Doch nun geb ich dir mein Leben in deiner Not. Dort treffe ich meine Mutter, meinen Vater, sie rufen nach mir. Sie warten hinter den Toren von Valhall. Dort treffe ich meine Schwester, meine Brüder, sie rufen nach mir. Dort treffe ich meine Ahnen bis zum Anbeginn der Zeit. Ich kehre heim hinter die Tore von Valhall. Heil dir, kaltes Land, umgeben vom nordischen Meer. Dich grüßt dein sterbender Sohn, heil dir.